Kundgabe 5262. Empfangen am 29.11.1951. Sündenvergebung. In Demut und Reue vor Gott treten. Vernehmet die Stimme des Geistes, die also zu euch spricht. Keine Schuld ist so groß, dass sie nicht getilgt werden könnte durch meine Liebe. So ihr gefehlt habt, ziehe ich nimmermehr meine Liebe zurück. Doch von euch selbst hängt die Vergebung der Sünde ab. Ihr könnet sie als solche erkannt haben und aufrichtig darüber betrübt sein, dass ihr euch gegen mich vergangen habt. Ihr müsstet die Sünde erkannt haben als Sünde und dann bewusst meine Vergebung erflehen. Erkennen werdet ihr aber nur eure Schuld, wenn ihr mich als die ewige Liebe anerkennt, die übergut zu euch ist und die ihr also durch das Unrecht beleidigt habt. Denn die Sünde ist ein Vergehen gegen die Liebe. Die Sünde ist ein Verstoß gegen die ewige Ordnung, die immer meine Liebe zur Begründung hat. Ihr müsstet also lieblos gehandelt. Ihr müsstet dem Guten etwas Böses entgegengesetzt haben. Ihr müsstet also das Gebot der Liebe gegen mich und den Nächsten verletzt haben. Und das in der vollen Erkenntnis, dass es Unrecht ist. Dann erst kann in euch eine wahre, aufrichtige Reue erwachen. Dann erst wird euch die Schuld drücken und dann erst werdet ihr die Sünde verabscheuen und den festen Vorsatz fassen, sie nicht mehr zu tun. Und tretet ihr nun mit dieser Sündenschuld in Demut und Reue vor mich hin und bittet mich um Vergebung, so sind euch auch die Sünden erlassen. Denn ihr kommet dann zu Jesus Christus, dem Erlöser der Welt. Ihr kommet zu dem, den ihr euch vorstellen könntet, der für euch Menschen Gestalt angenommen hat, damit ihr persönlich zu ihm kommen könntet, der euer aller Sünde getragen hat, der für euch gestorben ist. Er ist der, dem ihr eure Sünde anvertrauen sollet. Er ist es, der euch menschlich nahegetreten ist, der auf Erden sich vereinigt hat mit mir und also mich in aller Fülle in sich barg, als er noch auf Erden wandelte. Er und ich sind eins, nur dass ich für euch vorstellbar geworden bin durch ihn, während ihr sonst euch von mir keine Vorstellung machen könntet. Dem göttlichen Erlöser Jesus Christus könntet ihr alles sagen, was euch bedrückt, weil er gleich euch Mensch war auf dieser Erde und für alle menschlichen Fehler und Schwächen Verständnis hat, weil er aber auch die Liebe in sich zu höchster Entfaltung brachte und Kraft dieser Liebe auch jede Sündenschuld tilgt, so sie ihm zugetragen wird, so der Mensch sie vor ihm bekennt und er seine Vergebung erfleht. Doch nur die Stimme des Herzens kann diese Bitte um Vergebung aussprechen und nur sie allein wird angehört von mir. Wie das Herz des Menschen empfindet, so auch empfinde ich. Und so auch wird meine Liebe tätig, gewährend oder auch sich verbergend, je nach dem Ruf, den das Herz zu mir emporsendet. So Liebe zur Liebe ruft, wird ihr Erfüllung werden. Wo aber das Herz schweigt, dann nützet das Bekennen mit dem Munde nichts. Denn die Liebe allein löset und erlöset. Die Liebe allein macht frei von aller Schuld. Amen.